Der Begriff raumfremde Macht stammt von dem Staatsrechtler Carl Schmitt, der den Nationalsozialismus unterstützte und die antisemitischen Nürnberger Gesetze als Verfassung der Freiheit feierte. Schmitt war ein Gegner der liberalen Demokratie und entwarf eine Großraumordnung, in der er nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle der USA als Ordnungsmacht ablehnte. Krah und Höcke trieben diese Idee in die AfD hinein und konnten in Magdeburg damit einen ideologischen Sieg erringen. Das Europaprogramm der AfD von 2014 las ich noch anders. Dort fand sich ein klares, in die Zukunft gerichtetes Bekenntnis zur Westbindung. Zitat: Die NATO ist und bleibt die Klammer einer transatlantischen Sicherheitsarchitektur, deren entscheidender Anker das Bündnis mit den USA ist. Die AfD bejaht die gemeinsame Verfolgung europäischer Interessen und damit eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Zitat Ende. Was war geschehen? Auch wenn sich die Parteigründer der AfD, wie der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke oder der FAZ-Publizist Konrad Adam, als Euro-Kritiker sahen, so verstanden sie sich doch als Transatlantiker. Und das aus gutem Grund. Die Westbindung mit den USA garantierte Deutschland und Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg Demokratie und Wohlstand. Es ist eine der großen Leistungen der CDU, die Bundesrepublik in die westliche Integration geführt zu haben. Und auch als der Sowjetführer Josef Stalin in den 1950er Jahren mit der Stalin-Note eine Wiedervereinigung gegen Neutralität anbot, hielt CDU-Kanzler Konrad Adenauer Kurs auf die Westbindung. Das transatlantische Band war ihm wichtiger als eine deutsche Wiedervereinigung von Stalins Gnaden. In der Geschichte der Bundesrepublik kam die Kritik an der Westbindung, am Atlantischen Bündnis und an der NATO meist von links. So demonstrierten in den 1980ern hunderttausende Menschen gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Pershing-2-Raketen in Deutschland. Der SPD-Kanzler Helmut Schmidt verlor die Basis seiner Partei, weil er diese Aufrüstung wollte. Helmut Kohl von der CDU setzte nach dem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Schmidt als neuer Kanzler den NATO-Doppelbeschluss gegen die Proteste der Friedensbewegung durch. Das Konzept der Westbindung ging auf. Der NATO-Doppelbeschluss kam, die Sowjetunion verlor das Wettrüsten und brach zusammen, die Mauer fiel und Deutschland wurde wiedervereinigt. Aber auch wenn Anti-Amerikanismus und NATO-Rausrufe eher der Linken zugeschrieben wurden, trafen sich auch immer wieder Rechte, die gegen die USA und die NATO wetterten und sich an den Ideen Carl Schmitts begeisterten. Sie lehnten die Rolle der USA als Garantiemacht ab. Der Zahnarzt Gernot Möhrig, der zum Potsdamer Geheimtreffen lud, ist, wenig überraschend, auch ein glühender Anti-Amerikaner.